Die Araber. Eroberer im Namen Allahs. Mekka 630 nach Christus. Mohammed hat es geschafft. Der von ihm ausgerufene Heilige Krieg ist von Erfolg gekrönt. Nach zahlreichen Kämpfen mit wechselndem Ausgang hat sich ihm seine Heimatstadt Mekka unterworfen. Mit stolz geschwellter Brust zieht er auf einem weißen Kamel in Mekka ein. Ihm folgen Zehntausende seiner muslimischen Glaubensbrüder. Umgehend lässt er alle Götzenbilder aus heidnischer Zeit und die Tempel der alten Götter zerstören und erklärt die Stadt zur heiligen Stätte des neuen Glaubens, des Islam. Bald ist die gesamte arabische Halbinsel im neuen Glauben vereint. Der Koran aber, der die Offenbarung Mohammeds enthält, wird erst um die Mitte des 7. Jahrhunderts vollendet. Von da an sind die Gebote und Verbote, die der Prophet einst aufstellte, die von ihm propagierten Rituale und Gebete für alle Muslime verbindlich. Beim Tod Mohammeds im Jahr 632 erstreckt sich das neue, von ihm initiierte Staatswesen bereits über die ganze arabische Halbinsel. Mohammed ist es gelungen, die einzelnen arabischen Stämme, die in vorislamischer Zeit keine übergreifende staatliche Ordnung kannten, zur islamischen Umma, heute würde man sagen zur islamischen Nation, zu vereinen. Immer mehr Stämme, nomadisierende wie sesshafte, schließen sich dem Bund an, bis um die Mitte der 630er Jahre alle Araber im Islam geeint sind. Die alten Stammesstrukturen werden durch die Umma zwar nicht aufgehoben, aber durch die neuen staatlichen Strukturen überlagert. Die Grundpfeiler des neuen islamischen Staates entstehen noch zu Lebzeiten Mohammeds. Die Grundzüge eines die einzelnen Stämme bindenden, übergeordneten Rechtssystems, ein von Medina ausgelenktes Verwaltungssystem und ein, wenn auch rudimentäres, Abgaben- und Steuersystem. Die Eliten des neuen Staates stammen aus den mächtigen Stammesverbänden der vorislamischen Zeit und sind ausschließlich arabischer Herkunft. Den Kern der neuen Führungsgruppe bilden zunächst Mohammeds erste Leidens- und Kampfgefährten, die Muslime der ersten Stunde. Aus ihren Reihen stammen auch die vier ersten Kalifen: Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Kalif bedeutet im Arabischen so viel wie Nachfolger, denn es ist nun an ihnen, die Sache Mohammeds fortzuführen. Doch die alten Getreuen des Propheten können sich nur wenige Jahrzehnte an der Macht halten. Dann werden sie durch Angehörige der alten, vormals heidnischen Eliten verdrängt. Einst waren sie erbitterte Gegner Mohammeds und seiner Botschaft, doch dann kämpfen sie an vorderster Front für die islamische Sache und führen mit unnachgiebiger Härte und Leidenschaft die Expansion des neuen Reiches über die Grenzen der arabischen Halbinsel hinaus fort. Die beiden großen Gegner, die sich den arabischen Eroberern in den Weg stellen, sind die alten Großreiche im Westen und Osten, Byzanz und das persische Reich der Sassaniden. Die Ausgangssituation für die Araber ist günstig, denn Byzanz und Persien haben sich bis 629 einen erbitterten Krieg geliefert, der beide deutlich geschwächt hat. Außerdem sind beide Großmächte so aufeinander fixiert, dass sie den neuen Gegner, der ihnen im islamischen Kalifenreich erwächst, zunächst gar nicht wahrnehmen. Doch das ändert sich Mitte der 630er Jahre schlagartig, als unter dem Kalifen Umar die bisher byzantinischen Territorien Palästina und Syrien von den arabischen Truppen überrannt werden. Die entscheidende Schlacht wird im August 636 am Jarmuk, einem linken Nebenfluss des Jordan, geschlagen. Die byzantinischen Truppen, ungefähr 40.000 Mann stark, sind zunächst in der Überzahl, jedoch auch erschöpft vom langen Marsch ins heutige Jordanien. Die Überlegenheit der schnellen und wendigen arabischen Reiterei über die schwerfälligen byzantinischen Panzerreiter tut ihr Übriges, um das Blatt schnell zu wenden. Als dann auch noch einige Verbündete der Byzantiner zu den arabischen Truppen überlaufen, ist die Schlacht entschieden. Die islamischen Eroberer fügen der byzantinischen Armee unter Kaiser Herakleios eine herbe Niederlage zu, woraufhin dieser gezwungen ist, seine Soldaten aus Palästina und Syrien abzuziehen. Fortan haben die Araber hier das Sagen. Doch die Invasoren zeigen sich gegenüber der Bevölkerung der eroberten Gebiete gnädiger als erwartet. Sie gewähren ihr Schutz von Leib und Leben, Garantie des Eigentums, Besitzwahrung der Kirchen und freie Religionsausübung. Als Gegenleistung haben die Städte zunächst einen pauschal festgelegten Tribut zu entrichten. Später werden alle Nichtmuslime zur Zahlung einer Kopfsteuer verpflichtet. Durch dieses Abkommen wird den unterworfenen Nichtmuslimen der Status von Schutzbefohlenen zuerkannt. Von einer blutigen Bekehrung zum Islam unter Zwang kann hier keine Rede sein. Zu diesen Bedingungen kapitulieren in den folgenden Jahren 635 Damaskus, 638 Jerusalem, 640 Caesarea und 642 auch Alexandria. Mit dem Fall der Weltstadt des Hellenismus fällt nun auch ganz Ägypten an die Araber. Im Norden überrennen die arabischen Truppen bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts Armenien, während in Kleinasien das Taurusgebirge ein allzu schnelles Vordringen der islamischen Scharen verhindert. Das byzantinische Heer schlägt sich hier erst einmal wacker und weicht einer erneuten Feldschlacht aus, sodass Kleinasien gehalten werden kann. Auch zwei Angriffe auf die byzantinische Kapitale Konstantinopel können erfolgreich zurückgeschlagen werden. Doch reichen die Kräfte von Byzanz gerade einmal noch zur Selbstverteidigung, ist das ehemals mächtige Reich für eine erneute Gegenoffensive mittlerweile viel zu schwach. Mit den vorderorientalischen Besitzungen hat Byzanz zwei Drittel seines einstigen Territoriums, etwa die Hälfte seiner Bevölkerung und drei Viertel seiner Steuereinnahmen eingebüßt. Es wird mehr als zwei Jahrhunderte dauern, bis sich das Reich erholt hat. Doch bleibt der Verlust vieler Territorien endgültig. Etwa zeitgleich mit der Eroberung der byzantinischen Gebiete im Westen beginnt auch der Einfall ins persische Sassanidenreich, das über vier Jahrhunderte neben Rom die wichtigste Macht in der Region darstellte. Den Anfang machen die Araber in Mesopotamien. Hier findet die Entscheidungsschlacht um 636 westlich des unteren Euphrat statt. Unmittelbar nach ihrem Sieg über das persische Reichsheer besetzen die Araber Ktesiphon, die Palaststadt des Großkönigs auf dem Ostufer des Tigris. Die Abwehrmaßnahmen der Perser verlaufen chaotisch. Und so kommt es, wie es kommen muss. 642 erliegen die Sassaniden endgültig den arabischen Kämpfern. Die schwer gepanzerte persische Reiterei hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie 636 ihre ehemaligen byzantinischen Rivalen. Sie ist zu unbeweglich und zu schwerfällig, um gegen die leichten und schnell operierenden Araber ankommen zu können. Nach diesem Sieg steht den Arabern der Weg ins iranische Hochland offen. Schon bald bricht auch der letzte persische Widerstand in sich zusammen, und das Sassanidenreich, die letzte Reichsbildung des alten Orients, verabschiedet sich von der Bühne des Weltgeschehens. Aber nicht nur im Orient greifen die Araber nach neuen Besitzungen. Jetzt führen sie ihre Eroberungszüge auch nach Europa. Denn nun versucht sich das Kalifenreich auch als Seemacht im Mittelmeer. Die arabischen Truppen erobern Zypern und Rhodos und bringen den Byzantinern hier in den Jahren 654 und 655 mehrere empfindliche Niederlagen bei. Außerdem setzen sie nach Nordafrika über und kämpfen sich bis ins heutige Marokko vor. Karthago aber kann sich bis Ende des 7. Jahrhunderts halten, denn die in Nordafrika heimischen Berber setzen den arabischen Invasoren genauso heftig zu, wie sie einst die Römer bekämpften. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts ist auch das europäische Festland vor den Kriegern Allahs nicht mehr sicher. Im Jahr 711 landen muslimische Truppen bei Gibraltar in Spanien und bereiten dem Reich der Westgoten auf der Iberischen Halbinsel ein jähes Ende. Ein Jahr später ist Spanien in der Hand der Araber, von westgotischen Enklaven im Norden und dem Königreich Asturien einmal abgesehen. 732 ist es der fränkische Herrscher Karl Martell, der den Zug der Araber nach Mitteleuropa stoppt. In der Schlacht bei Tours und Poitiers schlägt er die islamischen Truppen vernichtend und wird damit von seinen Zeitgenossen als Retter des abendländischen Europas gefeiert. Um 800 kommt die arabisch-islamische Expansion erst einmal zum Stocken. Dennoch sind die Araber für die nächsten Jahrzehnte die unangefochtenen Herren auf dem Mittelmeer. Erst im 9. Jahrhundert hat ihnen dort Byzanz allmählich wieder etwas entgegenzusetzen. Doch wie sieht es im Inneren des mittlerweile riesigen Kalifenreiches aus? In der Regel übernehmen die Eroberer die bestehenden Verwaltungsstrukturen. Denn gerade in den ehemals byzantinischen Gebieten haben sich diese bewährt und funktionieren effizient. Wichtig ist den Arabern aber die Vereinheitlichung der Verwaltungssprache. Nach und nach ersetzt das Arabische in Akten und auf Münzen das bisher im Westen des Reiches noch gebräuchliche Griechisch und das im Osten geläufige Persisch. Die arabische Schrift erhält im gleichen Zug eine standardisierte Form. Im religiösen Bereich lassen die arabischen Muslime gegenüber der unterworfenen Bevölkerung im Allgemeinen Toleranz walten. Sie streben zwar eine imperiale Herrschaft muslimischer Araber über nichtmuslimische Nicht-Araber an, aber ohne die neuen Untertanen gewaltsam zum Islam bekehren zu wollen. Die Schutzgarantie für Nichtmuslime, die bei den ersten Eroberungen ausgesprochen worden ist, wird zum festen Bestandteil der islamischen Rechtsordnung. Auch wenn das religiöse Motiv bei der islamischen Expansion nur eines von vielen gewesen ist, ist die Religion als Bindeglied zwischen den herrschenden arabischen Eliten und als Legitimation für deren Herrschaft nicht zu unterschätzen. Nicht die Bekehrung der Ungläubigen ist Gott gewollt, sehr wohl aber die Herrschaft der Muslime über sie. Die schnelle Expansion des Kalifenreiches ist ein Phänomen, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Höchstens vergleichbar mit dem Eroberungszug Alexanders des Großen oder der Invasion der Mongolen. Das Klischee von den fanatischen islamischen Gotteskriegern, die glaubenstrunken und mordend zur Eroberung der Welt aufgebrochen sind, um den Islam mit Feuer und Schwert zu verbreiten, hält sich hartnäckig, hat aber mit der historischen Realität nicht viel gemein. Vielmehr verhält es sich bei dem arabischen Kalifenreich wie bei anderen Großmächten des Altertums und des Mittelalters. Das imperiale Machtstreben des Reiches und die schnellen anfänglichen Siege über bedeutende, aber bereits geschwächte Gegner liefern den Arabern die Motivation für ihre ausgedehnten Eroberungszüge. So sind sie zwar zum einen Eroberer im Namen Allahs, zum anderen aber auch Eroberer aus den gleichen materiellen und politischen Beweggründen, wie sie die Geschichte seit jeher kennt: Reichtum und Macht. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion: Audiomedia Verlag München.